Du redest ohne Unterlass. Ich höre dir zu. Ich hänge an deinen Lippen. Ich habe mich dir zu Füßen gesetzt und lausche deinen Worten. Du sprichst nicht mit mir. Du erwartest keine Antworten. Du berichtest von deiner gescheiterten Beziehung und was dir angetan wurde. Ich versuche, das Verstandene mit Blicken und langgezogenen Hms zu bestätigen. Ab und zu stehe ich auf und wechsle die Schallplatte. Meine Musikauswahl lässt du unkommentiert. Darum geht es ja nicht und ich versuche auch hier, möglichst unemotional zu bleiben. Dass du überhaupt wieder hier sitzt, grenzt für mich an ein Wunder. Vor Wochen hattest du dich von mir verabschiedet, mir gesagt, dass aus uns nichts werden kann. Dass es noch so viel zu bearbeiten gibt in deiner eigenen Welt. Du bist auch noch verliebt. In eine andere Frau, die dich nicht will und wo du dich nur von mir hast trösten lassen. Und wie gut ich das kann, wie mir ständig etwas einfällt, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Gedanken und auch Gefühle lassen sich doch steuern. Immer wieder verfolge ich da einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Was tut man, wenn sich die Gedanken immer wieder um dieselbe Sache drehen? Eine Sache, die sich durch Denken aber nicht lösen lässt. Ich muss also versuchen, anders über diese Sache zu denken oder sogar versuchen, überhaupt nicht mehr darüber nachzudenken. Diese Sache also mit der anderen Frau. Und wie du mir sogar erklärst, wie sich die Rollen getauscht haben, du auf einmal der Gewollte bist und nicht mehr der Verschmähte. Dieses Mal meinst du mich. Ich bringe dir Verständnis entgegen. Ja, irre, wie sich so Geschichten drehen können. Denn in meinem Kopf ist es genau so, dass das noch passieren wird. Du hast nun schon so einen mutigen Schritt getan, mir geschrieben, dass du einen Fehler gemacht hast und dass du sehr dumm warst und dass du mich vermisst. Aber jetzt sitzt du bei mir und redest von der anderen Frau. Ich kann dir bestimmt helfen. Ich kann es schaffen, dass du sie vergisst. Du musst nur auf mich hören. Ich bin aber still. Ich sage dir nichts. Wohlwollend lasse ich dich verbal auf mir abwichsen. Es ist wie in einem Porno. Es ist Abend und wird dunkel. Du hast dich leer geredet. Dich über mir zu ergießen, hat dir aber keine Erleichterung verschafft. Du musst jetzt nach Hause. Gemeinsames Abendessen, vielleicht ein andermal.